Weiße Pferde am Strand, als mein Schiff im Sturm versank. Im Irgendwo trieb ich und fand eine Insel, die auf keiner Karte stand. Weiße Pferde am Strand, als der stolze Kapitän ertrank. Die Liebe fand mich im Sand, und so wurde ich König an Land. Und seh weiße Pferde am Strand. Doch Kinderaugen strahlen.